Krieg ist ein unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt, an dem mehrere Staaten oder planmäßig vorgehende bewaffnete nichtstaatliche Kollektive beteiligt sind. Das Wort Krieg bedeutet ursprünglich Hartnäckigkeit, Anstrengung, Streit. Das Verb kriegen heißt einerseits Krieg führen, andererseits bekommen, erhalten. Dies kann Herkunft und Charakter dieser kollektiven Gewaltanwendung anzeigen. Auch wo andere Kriegsanlässe im Vordergrund stehen, fehlt selten ein ökonomischer Hintergrund. In der Sprache Sanskrit bedeutet Krieg Wunsch nach mehr Kühen. Während individuelles oder kollektives Rauben und absichtliches Töten von Menschen heute generell als Verbrechen gilt und in einem Rechtsstaat strafbar ist, wird Krieg nicht als gewöhnliche Kriminalität betrachtet, sondern als bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Kollektiven, die sich dazu legitimiert sehen. Kriegsparteien beurteilen ihre eigene Kriegsbeteiligung immer als notwendig und gerechtfertigt. Ihre organisierte Kollektivgewalt bedarf also einer Legitimation. Krieg als Staatsaktion erfordert daher ein Kriegsrecht im Innern eines Staates sowie ein Kriegsvölkerrecht zur Regelung zwischenstaatlicher Beziehungen. Dieses unterscheidet vor allem Angriffs- von Verteidigungskrieg. Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen. Sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Angestrebt wird eine offene Entscheidungsschlacht, die eine Auslöschung des Gegners zum Ziel hat und vorzugsweise von schwer bewaffneter Infanterie im Nahkampf ausgefochten wird. Diese Schlacht wird durch Tapferkeit entschieden, die wiederum teilweise auf Training und Disziplin basiert. Der eigentliche Zweck des Krieges. Ein Hörspiel von Walter Adler. Der Krieg musste es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat. Ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Kein schönerer Tod ist auf der Welt. Ach, nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen. We, few, we, happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England, now abed, shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhoods cheap, whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day! Rückblende. Wir schreiben das Jahr 1413. Am 20. März stirbt Heinrich IV. Am 21. März tritt Heinrichs ältester Sohn, der Prinz von Wales, im Alter von 25 Jahren als Henry V. die Thronfolge an. Das Land ist nach vielen Jahren Krieg und den Fehden zwischen den Adelshäusern zerrissen. Die Bevölkerung ist die dauernden Auseinandersetzungen müde. Unser junger König hat eine Möglichkeit gefunden, die Kämpfe zu beenden und das Land wieder zu einen. Er erneuert seinen Anspruch auf den französischen Thron, von dessen Rechtmäßigkeit er überzeugt ist. Mit einem Feldzug gegen den traditionellen Feind Frankreich gibt er dem ganzen Land ein gemeinsames Ziel. Ein Erfolg auf den Schlachtfeldern Frankreichs wird darüber hinaus die Herrschaft des Hauses Lancaster festigen, die nach wie vor umstritten ist. Soweit Henry Beaufort. Die Moderatorin. Ein Halbbruder des verstorbenen Königs und Bischof von Winchester. Nach den politischen Spielregeln kann Henry aber nicht einfach in Frankreich einfallen. Er benötigt einen Vorwand. Der Historiker. Also konstruiert er einen. indem er Forderungen stellt, die für Charles absolut unannehmbar sind. Diese Forderungen beinhalten die Krone Frankreichs sowie das gesamte frühere Angevinische Reich, das den Südwesten Frankreichs umfasst. Zudem fordert Henry riesige Gebiete im Norden des Landes, das nie bezahlte Lösegeld für den in der Schlacht bei Poitiers im Jahr 1356 gefangen genommenen König Jean II. Und die Hand der Tochter Charles VI., Katharina, mitsamt einer gewaltigen Mitgift. Anspruch. Henry geht nach Frankreich, um den Anspruch seines Hauses auf die Ländereien zu erneuern, die England im vorangegangenen Jahrhundert seit 1337 im Verlauf des so lange schon andauernden Krieges gewonnen und wieder verloren hat. Calais mit seinem Hinterland ist ihm geblieben, ebenfalls Bordeaux mit einer dahinterliegenden Enklave. Strategie. Wie muss man sich das vorstellen? Will Henry ganz Frankreich erobern? Das glaube ich nicht. Der Stratege. Tiefraumoffensiven verlangen eine komplizierte und umfangreiche Logistik. Frankreich ist es aber gelungen, das Netz der festen Städte und Burgen, mit denen England seine französischen Besitzungen hielt, Stück für Stück zurückzuerobern. Ja. Der Militärexperte. Deswegen wird Henry sich auf mobile Operationen erst einlassen können, nachdem er einen festen Stützpunkt gesichert hat. Und diesen muss er auf dem kürzesten Seeweg gewinnen. Auf Fleur, an der Mündung der Seine gelegen, bietet sich dazu an. Der Feldzug. Henrys Onkel, der Bischof Thomas Beaufort, übernimmt die Musterung der Truppen. Bischof Richard Courtney ist für die Spionage zuständig. Der Earl von Dorset, Henrys Admiral, zieht eine Flotte zusammen und der Earl von Arundel, Henrys Schatzmeister, stellt die notwendigen finanziellen Mittel bereit. Die dafür nötige Finanzierung bestreitet Henry aus dem Kronschatz. Er verpfändet seine Juwelen. Am Dienstag, dem 18. Juni 1415, verlässt Henry London und marschiert über Kingston und Winchester nach Southampton, wo einen Monat lang die Truppen aufgestellt werden und das Material herbeigeschafft wird. Am Donnerstag, dem 8. August, wird das Heer nach Portsmouth verlegt. Portsmouth, Sonntag, 11. August 1415. 1500 Schiffe stechen in See. An Bord 8000 Bogenschützen und 2000 schwer bewaffnete Reiter, Artilleristen, Belagerungsspezialisten, Handwerker, Pagen und Knechte. Der größte Teil des vorhandenen Schiffsraums wird für Gepäck und Tross sowie für die mehr als 10.000 Pferde der Expedition gebraucht. Bereits im Sommer vor einem Jahr hat der für die Ausrüstung verantwortliche Nicholas Murbury die Bestände an Bogen und Pfeilen erhöht. Er hat auch dafür gesorgt, dass in Bristol und London ausreichend Kanonen gegossen wurden. Beim Auslaufen werden die Schiffe von Schwänen begleitet. Gutes Omen. Das persönliche Zeichen unseres jungen Königs ist ein Schwan mit goldenem Halsband. Wie lange wird die Überfahrt dauern? Etwas mehr als 2 Tage. Landete heute, Dienstag, dem 13. August, der König mit seiner Streitmacht vor der Kalksteinküste an der Seine-Mündung nahe Clétecaux an. Harfleur, etwa 5 Kilometer von der Küste entfernt, wo Le Sard und L'Eure zusammenfließen, ist mit seinem Binnenhafen der Schlüssel zur Normandie. Für das Aufschlagen des Heerlagers benötigen wir 3 Tage. Wurden vermittels eines königlichen Erlasses die Regeln festgelegt, nach denen sich alle auf diesem Feldzug zu verhalten haben. Brandschatzen und Plündern sei verboten, ebenso Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Das Eigentum der Kirche dürfe nicht angetastet werden. Wer gegen diese Vorschriften verstoße, riskiere, gehängt zu werden. Fouragieren und das Konfiszieren von Viehfutter sei hingegen erlaubt. Wir halten von Anfang an das Heer in strenger Disziplin. Seit ich meinen Anspruch auf die französische Krone erhoben und erklärt habe, hier nur meinen rechtmäßigen Besitz zurückzuerobern, ist Frankreich für mich Teil meines Reiches. Beginnt heute, Sonntag, den 17. August, nachdem der Einschließungsring geschlossen wurde, offiziell die Belagerung Harfleurs. Harfleur ist für Henry ein strategisch äußerst wichtiges Ziel. Die Stadt ist ein bedeutender Export- und Importhafen, nicht zuletzt für die Weberindustrie. Sie liegt im Mündungsgebiet der Seine und damit an einem direkten Wasserweg nach Paris. Und dieser Wasserweg führt durch die Normandie. Die Henry als sein rechtmäßiges Herzogtum betrachtet. Ralph de Gaucourt, der zusammen mit Jean d'Escouteville den Befehl über die Verteidiger der Stadt übernommen hat, ordnete heute an, das Umland vor den Toren der Stadt zu fluten und die Einfahrt in den Hafen mit einer schweren Eisenkette zu versperren. Harfleur ist ausgezeichnet befestigt. Der Stratege. Entlang des geschlossenen Mauerrings stehen 26 Türme, von denen aus alle strategisch wichtigen Punkte kontrolliert werden können. Jedes der drei Tore ist eine kleine Festung mit Türmen, Zugbrücke und Fallgittern. Vor jedem Tor wurde zusätzlich ein Bollwerk aus Erde und Baumstämmen errichtet. Die Flüsse Leur und Lesart speisen den Graben, der die halbe Stadt umschließt. Die Leur, die von Norden her durch die Stadt fließt, versorgt Bewohner und Verteidiger mit frischem Wasser. Die Versorgung der Stadt über Leur, Lesart und Seine wird selbstverständlich von der englischen Flotte blockiert. Forderte König Henry heute die abgeriegelte Stadt Harfleur zur Kapitulation auf, was von Ralph de Gaucourt und Jean d'Estouteville zurückgewiesen wurde. Belagerungstaktiken. Exkurs 1. Die Artillerie. Der Einsatz von Kanonen ist nicht sehr groß. Es sind auch noch Steinschleudern im Einsatz? Ja, Steingeschosse haben aber nur eine begrenzte Durchschlagskraft. Der Waffenexperte. Die Zielgenauigkeit ist bei Kanonen und Schleudern nicht besonders hoch. Was lässt sich über die psychologische Wirkung sagen? Die Wirkung dieser Waffen sollte nicht unterschätzt werden. Der Psychologe. Explosionslärm bei Zündung und Einschlag besitzen einen großen Effekt. Erst recht, wenn die Geschosse mit brennendem Teer gefüllt sind. Die Belagerung zieht sich in die Länge. Die am Tag zerstörten Befestigungen werden nachts von den Franzosen wieder aufgebaut. Auch wirft die französische Garnison englische Angriffe mit großer Tapferkeit zurück. Je suis à Harfleur, au pied des fortifications, et j'entends le combat. Je commence? D'accord. Die englischen Angriffe mit Sturmleitern, Rammen und Belagerungsmaschinen werden von den Verteidigern mit kochendem Wasser, siedendem Öl, ungelöschtem Kalk und pulverisiertem Schwefel abgewehrt. Der König setzt alle Hoffnungen in seine Kanonen. Die großkalibrigen, aus Eisen gegossenen Kanonen sind in der Lage, Stein- und Eisenkugeln mit einem Gewicht von bis zu einer Vierteltonne gegen die Mauern und auch darüber hinweg in die Stadt zu schießen. Ja, allerdings nur dreimal am Tag. Immer wieder reißen die englischen Kanonen große Löcher in die Stadtmauern. Und immer wieder füllen die Franzosen diese im Schutz der Dunkelheit wieder auf. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Über kurz oder lang werden die schweren Geschütze die Mauern so schwer beschädigt haben, dass sie nicht mehr zu halten sind. Mit jedem Tag aber wächst die Gefahr, das Heer, das der französische König bei Rouen aufstellt, könnte der Stadt den so heftig ersehnten Entsatz bringen. Wider Erwarten setzt sich das Entsatzheer nicht in Bewegung. Die Verteidiger von Harfleur bleiben auf sich allein gestellt. Eine weit größere Gefahr als das Entsatzheer bedroht Henrys Männer. Und dieser Gefahr fallen sie zum Opfer. Es ist die Ruhe. Was können Sie uns als Mediziner zu dieser Krankheit sagen? Hier haben wir es mit einer Infektionskrankheit des Dickdarms zu tun, die durch Bakterien verursacht wird, eben die Ruhrerreger. Und diese Ruhrerreger werden durch Schmutz- und Schmierinfektionen übertragen, genauso wie durch infizierte Lebensmittel, also Trinkwasser, auch Milch, auch durch Fliegen. Bei leichten Verlaufsformen kommt es nach einem schnellen Fieberanstieg, nach Übelkeit und Erbrechen zu schmerzhaften Stuhl- und Harndrang und zu Durchfällen mit wässrigen Stühlen, die auch Schleim- und Blutvermengungen enthalten können. Bei der schweren Verlaufsform sind die Symptome aufgrund der Toxinwirkung und der Salz- und Wasserverluste sehr viel heftiger. Da treten neben Durchfall auch Fieber und Abgeschlagenheit auf und infolge des hohen Wasserverlustes kann die Ruhr sehr schnell auch zum Tod führen. Ausgelöst durch die katastrophalen hygienischen Bedingungen im Feldlager wütet die Ruhr in den Reihen der Belager. Ist diese Krankheit einmal ausgebrochen, kann sie kaum mehr eingedämmt werden. Und die schlechten Bedingungen des Feldlagers im sumpfigen Gelände da rund um Harfleur sind ja ein idealer Nährboden für Seuchen. Das Umland der Stadt ist überschwemmt, Boden getränkt vom Brackwasser, der aus der Flussmündung kommt, und von den Ausscheidungen von 10.000 Menschen und Tieren. Das muss man sich vorstellen. Und dazu noch die Hitze bei Tag und die Feuchtigkeit bei Nacht. Also ist sehr erschwerend. Ritter und Bogenschützen, Kanoniere und Handwerker, Tross, Reit- und Packtiere leben hier auf engstem Raum. Bestimmte hygienische Grundregeln wurden zwar eingehalten. Zu Anfang hat man Latrinen gegraben und sauberes, jedenfalls dachte man, sauberes Trinkwasser aus Bächen und dem Oberlauf der Flüsse herbeigeschafft. Aber je länger die Belagerung andauert, desto unmöglicher wird es, die Abfälle, die verdorbenen Essensreste und die Exkremente von Mensch und Tier zu entsorgen. Die hygienischen Verhältnisse in beiden Lagern stinken im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Die Männer sind gezwungen, Wasser aus dem Überschwemmungsgebiet zu trinken und Fische zu essen, die sie im Brackwasser fangen. Die Ruhr erfasst das Heer mit epidemischer Schnelligkeit. 2000 Männer aus der Infanterie, vor allem Bogenschützen, sterben in den Gräben vor Harfleur an der Seuche. Mussten weitere 5000 Männer zurück nach England. Fordert die Ruhr auch unter den Adligen ihre Opfer. Der erst 21-jährige Michael de la Pole, Earl of Suffolk, verstarb in den letzten Tagen ebenso wie Thomas Courtney. Müssen todkrank in die Heimat zurückkehren. Darunter Edmund Mortimer, der Earl of March, John Mowbray, der Earl Marshall. Und das ist ein besonders schwerer Schlag, Thomas, der Herzog von Clarence, einer der Brüder des Königs. Ein weiterer Aderlass für das englische Heer ist die täglich ansteigende Zahl der Desertionen. Montag, 16. September. Ist es unter Führung von John Holland gelungen, die sturmreif geschossene Bastion vor dem Haupttor einzunehmen? Dienstag, 17. September. Versprechen die Verteidiger Ralph de Gaucourt und Jean d'Estouteville zu kapitulieren? Wurden heute Kapitulationsverhandlungen aufgenommen und vertraglich festgelegt, dass die Stadt übergeben wird, wenn nicht bis zum Sonntag, den 22. September, Entsatz eintrifft. Eine Streitmacht unter Führung von Dauphin Louis liegt seit Dienstag, dem 3. September, in Vernon, etwa 100 Kilometer von Harfleur entfernt. In Honfleur, dem belagerten Harfleur an der Mündung der Seine gegenübergelegen, wartet seit dem 14. September eine Vorhut unter Führung des Connétable d'Albret auf ihren Einsatzbefehl. In Côte-Bec, 50 Kilometer östlich von Harfleur, steht eine weitere Vorhut unter Führung von Marschall Boucicaut. Aber der wiederholten Bitte um Entsatz wird nicht stattgegeben. Warum greifen diese Truppen nicht ein? Es scheint sich bei den Franzosen stattdessen der Gedanke durchgesetzt zu haben, die Engländer mit großer Übermacht in einer ruhmreichen, offenen Feldschlacht vernichtend zu schlagen. Heute, Montag, den 23. September, nach 37 Tagen Belagerung, kapitulierte die Stadt. Und König Henry rückte mit seinen Truppen in das schwer beschädigte Harfleur ein. 37 Tage, ist das nicht eine sehr lange Zeit für eine Belagerung? Jedenfalls länger, als Henry es geplant hat. Und die Opfer, die er hat bringen müssen? Sind groß, sehr groß. Wurde heute in Harfleur der Graf von Dorset, ein Onkel des englischen Königs, als Stadtkommandant eingesetzt. Mit ihm bleiben 1500 englische Soldaten, darunter 1000 Bogenschützen in der eroberten Stadt. Damit hat sich die Streitmacht des Königs um mehr als die Hälfte reduziert. Ja, Henry verfügt jetzt noch über 5900 Soldaten. 5000 von ihnen sind Bogenschützen, Knappen und Burschen nicht gezählt. Ich habe jetzt eine Festung, aber es bleiben mir weder genug Zeit noch Truppen, den Feldzug in diesem Jahr auszudehnen. Mindestens ein Drittel meines Heeres ist gefallen oder kampfunfähig. Zumeist wegen Krankheit. Und der Herbstregen kann jeden Tag einsetzen. Es ist mir unmöglich, entlang der Seine nach Paris und von dort weiter nach Bordeaux vorzurücken. Jedoch gebietet die Ehre, Frankreich nicht zu verlassen, ohne vorher die von uns beanspruchten Ländereien durchzogen zu haben. Dienstag, 8. Oktober. Hat sich heute das Heer des Königs, beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist, auf den Weg nach Calais gemacht. Eine marschierende Armee ist so schnell wie ihr langsamstes Glied. Bedenken Sie, dass viele der Männer krank und erschöpft sind. Parallel zur Küste, bei strömendem Regen, marschiert das Heer nun schon seit 3 Tagen. Die herbstlichen Regenfälle haben in diesem Jahr zeitig eingesetzt und werden von Tag zu Tag stärker. Der König will zunächst so schnell wie möglich die Furt, die bei Blanchetac über die Somme führt, erreichen, um dann weiter nach Calais zu marschieren. Der König beabsichtigt, die 160 Meilen bis zu unserem Ziel in Calais in nur 8 Tagen zurückzulegen. Die Männer sind nur für diese 8 Tage mit Verpflegung ausgestattet. Von Abbeville an, wo sich die Streitkräfte des Connétable d'Albret und Marschall Boucicaut vereinigt haben, bis etwa auf die Höhe von Corbie, marschieren Henry und seine 5900 Männer auf der einen und die Einheiten des Connétable zeitversetzt auf das etwa 14.000 Männer umfassende französische Hauptheer gegenüber auf der anderen Seite der Somme. Sonntag, 13. Oktober. Die Furt bei Blanchetac ist mit Pfählen gesperrt. Damit ist ein Übergang über den Fluss unmöglich. Die Vorräte sind zur Hälfte aufgebraucht. Ein Rückzug nach Harfleur kommt nicht in Frage. Wir müssen einen anderen Übergang über die Somme finden. Tag für Tag quälen sich die Männer die versumpften Flussufer entlang in Richtung Südosten. Immer weiter weg von ihrem Ziel Calais. Wir ernähren uns von Beeren und Nüssen, die wir finden. Wie steht es jetzt um die Moral der Truppe? Die Moral der Soldaten dürfte stark strapaziert sein. Hinzu kommen die fast täglichen Gefechte mit französischen Garnisonen aus den Ortschaften, die am Marschweg liegen. Diese kleinen Erfolge stärken zwar die Moral, erschöpfen die aber sowieso schon müden Männer umso mehr. Henry hat Befehl gegeben, dass jeder Bogenschütze einen Pfahl, kantig oder rund, 6 Fuß lang, dick wie ein Arm, an beiden Enden zugespitzt, mit sich tragen muss. Disziplin. Wie eisern die Disziplin ist, mit der Henry seine Armee führt, zeigt eine Episode, die Thomas Allam, der Kaplan des Königs, berichtet. Ein Bogenschütze hat in Arbonnière eine Monstranz aus vergoldetem Kupfer aus der Kirche gestohlen. Der König hat den Mann fesseln und unter den Augen seiner Kameraden an einem Baum hängen lassen. Wir erteilen ausdrücklichen Befehl, dass auf unserem Marsch durch das Land nichts von den Dörfern errungen werde, nichts genommen, ohne zu bezahlen, dass kein Franzose geschmäht oder mit verächtlichen Reden misshandelt werde. Samstag, 19. Oktober. Endlich gelungen, an einer Furt bei Voyenne und einer bei Bettencourt die Somme zu überqueren. Sonntag, 20. Oktober. Ruhetag. Immerhin sind meine Männer in nur 12 Tagen mehr als 200 Meilen marschiert. Montag, 21. Oktober. 18 Meilen. Dienstag, 22. Oktober. 25 Meilen. Mittwoch, 23. Oktober. 28 Meilen. Weiter zieht das Heer durch den unablässig strömenden Regen. Weiter und weiter ziehen sie, vorangetrieben und zusammengehalten vom eisernen Willen ihres Königs. Donnerstag, 24. Oktober. Als wir heute eine Höhe erreichten, haben wir in der Ferne zum ersten Mal das riesige feindliche Heer gesehen. Kaum eine Meile entfernt marschieren die Franzosen nach Norden, um die Straße nach Calais zwischen Charmecourt und Azincourt zu sperren. Henry hat einer Schlacht aus dem Weg gehen wollen. Aber jetzt muss er die Herausforderung annehmen. Die Nacht vor der Schlacht verbringen Henry und seine Männer in Maisoncelles, nicht weit entfernt von den bei Azincourt lagernden Franzosen. Der Lärm des französischen Lagers ist die ganze Nacht über durch den Regen zu hören. Die Franzosen haben ihre prächtigen Zelte auf und neben der Straße nach Calais aufgeschlagen. Diese Zeltstadt wird umlagert von denen, die auf Geschäfte oder Beute hoffen. Quer über den Weg haben sie große Feuer angezündet. Man könnte glauben, da hinten ist ein Volksfest im Gange. C'est incroyable. Hier wird gefeiert, gegessen und hier wird viel getrunken. Um sich die Zeit zu vertreiben, würfelt man um gewaltige Summen. Die Soldaten haben einen Wagen präpariert, auf dem sie den englischen König gefangen durch die Straßen von Rouen fahren wollen. Azincourt, Freitag, den 25. Oktober 1415, 3 Uhr morgens. Die Männer, die hier dicht gedrängt um die Lagerfeuer hocken, sind müde. Alles, was sie am Körper tragen, ist vom Regen aufgeweicht, klamm und kalt. Vollgesogen mit Wasser, sie sind hungrig. Viele von ihnen sind verzweifelt, die meisten krank. Sie leiden an der Ruhe und werden von Krämpfen geschüttelt. Freitag, 25. Oktober 1415, Azincourt. Das Schlachtfeld. 6 Uhr und 40 Minuten. Morgens. Wir stehen hier auf einem freien Feld. Zwischen den beiden Ortschaften Maisoncelles und Azincourt. Bei Arras, das zum Departement Pas-de-Calais gehört. Drüben, am anderen Ende des frisch gepflügten und vom tagelangen Regen schlammigen Feldes, wartet ein riesiges französisches Heer auf die ausgemergelten Gestalten. Die Männer dort drüben, man spricht von mindestens 25.000, sind ausgeruht und gut verpflegt. Zahlen. Auf englischer Seite 5.000 Bogenschützen und 1.000 Reiter. Auf französischer Seite 25.000 Männer in Rüstung. Davon 1.000 Reiter. Die Protagonisten. Auf englischer Seite. Henry V., 27 Jahre alt und seit 2 Jahren König von England. Humphrey, Herzog von Gloucester und Bruder des Königs. Edward of Norwich, der Herzog von York, 42 Jahre alt. Lord Camoy, weitere Adelige, Bogenschützen und Fußtruppen anonym. Die Protagonisten. Auf französischer Seite. Charles VI., 47 Jahre alt und seit 1380 König von Frankreich. Seit 1392 dem Wahnsinn verfallen. Verheiratet mit Isabella von Bayern. Eine der Obsessionen meines Gatten besteht darin, zu glauben, aus Glas zu sein. Und wenn ihm jemand zu nahe kommt, zerbrechen zu müssen. Um seine Nachfolge streiten der Herzog von Orléans und der Herzog von Burgund. Charles VI. Nimmt an der Schlacht selbst nicht teil. Teilnehmen. Charles d'Albret, der Connétable von Frankreich. Jean Le Maigre, Marschall von Frankreich. Marschall Boucicault. Jean Herzog von Alençon. Anton, Herzog von Brabant und Limburg. Karl, Herzog von Orléans. Édouard, Herzog von Bar. Jean de Montaigu, Erzbischof von Sens. Alles in allem die Crème de la Crème der französischen Ritterelite. Fußtruppen anonym. Die ganzen Tage und die Nacht über hat es geregnet und der vor kurzem gepflügte Acker, in dem vor wenigen Tagen der Winterweizen eingesät wurde, ist aufgeweicht. Links und rechts wird das freie Feld von Wäldern begrenzt. Müde schauen die Männer über den Acker und beobachten, wie sich die Franzosen zur Schlacht formieren. Über den Bäumen links vor ihnen erkennen sie den Turm einer Burg. Es ist heute der 25. Oktober 1415, der Tag des heiligen Crispianus. Der Name der Burg neben dem Feld ist Azincourt. In einem guten Zustand befindet sich das englische Heer aber nicht. Die Strapazen der vorangegangenen Wochen, die lange Belagerung, die Ruhe, der Gewaltmarsch von Harfleur nach Azincourt, der Mangel an Verpflegung haben die Gesundheit aller Soldaten stark mitgenommen und zehren an der Moral. Die französische Streitmacht umfasst 25.000 Soldaten, von denen 12.400 auf Kavallerie und etwa 4.000 auf Bogen- und Armbrustschützen entfallen. Den Operationsplan haben der Connétable d'Albret und Marschall Boucicault aufgestellt. Der König geht davon aus, dass die Franzosen mit starker Kavallerie in die Reihen unserer Bogenschützen einbrechen wollen. Um dies zu verhindern, wurde am 17. des Monats Befehl an die Bogenschützen ausgegeben, die einen 2 Meter langen, an beiden Enden zugespitzten Pfahl herzurichten und mitzuführen. Wir stellen nur eine Linie auf, rechts und links an den Flügeln je die Hälfte der Bogenschützen, im Zentrum die gepanzerten. Die ganze Linie etwa 4 bis 5 Mann tief. Der rechte Flügel wird vom Herzog von York befehligt, der linke von Lord Camoy, das Zentrum vom König selbst. In fünffacher Überlegenheit steht das gewaltige französische Heer in 3 Linien tief gestaffelt. Die englische Schlachtformation ist von hier aus wegen des Morgennebels kaum zu erkennen. In der ersten französischen Linie stehen 8.000 gepanzerte Infanteristen. Der Stratege. An ihrem ostwärtigen Ende 1.600, am westlichen 800 Berittene. In der zweiten Linie stehen 6.000 gepanzerte sowie 4.000 Bogen- und Armbrustschützen. 10.000 Berittene schließen sich als Reserve an. Das französische Heer hat sich etwa 1.000 Meter entfernt von den Engländern aufgestellt. Die Linie der Engländer dehnt sich über das ganze Feld, 1.000 Meter breit aus. Die vorgezogenen Flügel berühren rechts und links die Wälder. Ein überaus kluger Entschluss. Die englische Schlachtreihe ist mit diesem einfachen Trick vor Flankenangriffen geschützt. Vor den Männern liegt das frisch gepflügte Feld, vollgesogen mit dem Wasser tagelanger Regenfälle. Die Bogenschützen schlagen an beiden Enden angespitzte Pfähle in den weichen Ackerboden mit schweren Holzhämmern. Diese Hämmer nennt man Mallets. Der Waffenexperte. Das sind Hämmer mit schweren Bleiköpfen. 4 Stunden stehen wir nun schon da und warten. Niemand von uns hat heute Nacht geschlafen. Alle haben gebetet. Alle haben gebeichtet. Der König hat 3 Messen hintereinander lesen lassen. Nach den Messen hat Henry seine Rüstung angelegt und darüber sein Wappenhemd gezogen. Das Wappen, das Henry trägt, dokumentiert seinen Anspruch auf die französische Krone. Der Historiker. Das 4-geteilte Wappen zeigt die Leoparden Englands und die Lilien Frankreichs. Das Warten ist eine kalte, elende Angelegenheit. Die Lufttemperatur liegt um den Nullpunkt herum. Viele der Männer leiden an Durchfall. Niemand erhält die Erlaubnis, sich zu entfernen, solange das Heer in Schlachtordnung bereitsteht. Jeder muss sein Geschäft vor Ort verrichten. Wir stehen hier in unserer eigenen Pisse und Scheiße. Das sind professionelle Soldaten. Der Militärexperte. Sie werden für den Feldzug bezahlt. Ein Herzog erhält pro Tag 13 Schilling und 4 Pence. Ein Graf erhält pro Tag 6 Schilling und 8 Pence. Ein Ritter erhält pro Tag 4 Schilling. Ein Knappe oder ein Man-at-Arms pro Tag 2 Schilling. Ein Bogenschütze pro Tag, was ein guter Handwerker an einem Tag verdienen kann, 6 Pence. Ausrüstung und Bewaffnung. Der Langbogen. Der Langbogen ist eine gefährliche und furchterregende Waffe und kann auf große Distanz große Wirkung erzielen. Neben der Durchschlagskraft der Pfeile, die vermittels hoher Schussgeschwindigkeit auf mittlere Entfernung auch Rüstungen durchschlagen können, ist die Schussfrequenz von bis zu 6 Pfeilen pro Minute herauszustellen. Der Einsatz des Langbogens, der Psychologe, ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch überaus wirkungsmächtig. Die Männer sehen, wie ihre Kameraden von den Pfeilen getroffen werden. Sie hören ununterbrochen das Heranschwirren und den Aufprall der Pfeilspitzen. Das Ergebnis: Angst und Stress. Die besten Langbogen fertigt man aus Eibenholz. die allerbesten aus dem Stamm von Eiben, aus den südlichen Alpen und dem Mittelmeerraum. Übung und viel Kraft sind unbedingt notwendig, um einen Langbogen zu bewältigen. Alternative Waffe, die Armbrust. An Treffgenauigkeit, Reichweite und Durchschlagskraft steht die Armbrust dem Langbogen in nichts nach. Der Unterschied zwischen diesen beiden Waffen ist die Schussfrequenz. Eine Armbrust zu spannen dauert etwa eine Minute, inklusive Pfeil oder Bolzen auflegen. Die Armbrust ist für Belagerungen und deren Abwehr geeignet. Für bewegliche Gefechte und in der Feldschlacht ist der Langbogen die um ein Vielfaches effektivere Waffe. 1139 bannte der Papst die Armbrust als Kriegswaffe im Kampf zwischen Christen. Ihr Einsatz gegen Heiden war natürlich erlaubt. Langbogenschützen sind gut bezahlte Spezialisten, die jeden Tag ihr Handwerk üben. Den Bodensatz des Heeres bilden Verbrecher, Wilderer, Totschläger und Mörder. Als Gegenleistung für ihre Kriegsdienste werden sie begnadigt. Reden wir über die Rüstung. Ja, die Kämpfer sind von Kopf bis Fuß in Eisen- und Stahlplatten gehüllt. Diese Rüstungen sind sehr teuer. Unter der Rüstung trägt man eine gepolsterte Jacke. Am Ellbogen und unter den Armen tragen wir Kettengeflecht. Weil wir da am verwundbarsten sind, ist aber nicht gut für die Beweglichkeit. Und man wird zu schnell müde. Und heiß wird einem auch. Der Helm sitzt fest um den Kopf und läuft am Hinterkopf konisch zusammen. Um Pfeile und Schläge auf den Kopf abzulenken. Ein Visier schützt das Gesicht. Das Visier kann hochgeschoben oder weggeklappt werden. Manche kämpfen ohne Visier, um besser sehen zu können. Helm, Panzerung, Beinschienen und anderer Schutz wiegen zusammen zwischen 28 und 35 Kilogramm. Und das Schwert, die Waffe des Ritters? So ist es. Etwa einen Meter lang. Gerade, mit doppelter Schneide und einem schweren Knauf. Das Schwert wird an der linken Seite getragen. Rechts ein kleiner Dolch. Ja, mit dem Dolch sticht man im Nahkampf zwischen die Panzerringe und durch Visierschlitze. Hätten wir noch die Lanze? Die größte Wirkung wird erzielt, wenn man mit einer rasierklingenscharfen, doppelschneidigen, etwa 4 Meter langen Lanze unter dem Arm auf einem gepanzerten Pferd in die Schlachtreihe der Gegner einbricht. Die Axt? Das Axtblatt ist an einen 1,5 Meter langen Schaft genagelt, der Axtkopf zusätzlich mit Spitzen versehen. Ist es richtig, dass diese Axt Mordaxt genannt wird? Die Männer nennen sie Pole Axe. Der Name kommt daher, dass die Pole Axe zum Abschlagen von Köpfen besonders gut geeignet ist. Ah ja, die Bogenschützen schleppen nicht so viel mit sich herum wie die Man-at-Arms. Ja, sie sind auch nicht so schwer bewaffnet. Was ist mit den Hämmern, mit denen sie die Pfähle eingeschlagen haben? Die benutzen sie auch für den Kampf Mann gegen Mann. Die Hammerköpfe sind aus Holz oder aus Blei. Man kann damit einen Ritter in voller Rüstung niederschlagen und seine Rüstung so stark einbeulen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Der König reitet auf seinem Schlachtross die Linie entlang. Er trägt seinen Waffenrock über der Rüstung und seine goldene Krone sitzt auf seinem Helm. Er reitet ohne Sporen, damit seine Männer sehen, dass er zu Fuß mit ihnen zusammen kämpfen wird und dass er ebenso wenig wie sie auf einem schnellen Pferd die Flucht ergreifen kann. Immer wieder erinnert er seine Männer daran, dass die Franzosen geprahlt haben, sie würden 3 Finger von der rechten Hand eines jeden Bogenschützen, den sie fangen, abschneiden. We happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England, now abed, shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhood's cheap, whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day! Fast der gesamte Hochadel Frankreichs ist auf dem Schlachtfeld versammelt. Aber die vom Connétable aufgestellten Kampfreihen stehen nicht still. Immer wieder drängen Adelige aus den hinteren Reihen nach vorne und schicken Männer geringen Ranges nach hinten. Jeder will den Ruhm für sich allein. Jeder denkt, dass die Übermacht der ersten Reihe den Sieg an ihre Fahnen heften wird. Es ist für die Männer des Hochadels unerträglich, dass Geringere als sie den Ruhm des Sieges ernten sollen. Wer hat das Kommando über das französische Heer? Das Oberkommando teilen sich Charles d'Albret und Jean Lemaingre. Es steht zwar der Duc d'Orléans unter seinem Banner in der ersten Reihe, aber es fehlt der Herzog von Burgund. Seit er den Vater des Herzogs von Orléans ermorden ließ, leben die beiden Männer in Blutfehde. Um sich nicht zwischen diesen beiden Männern entscheiden zu müssen, hat der König das Kommando Charles d'Albret und Jean Lemaingre übertragen. Der Connétable von Frankreich, Charles d'Albret, ist seit 1402 im Amt und ein erfahrener, vorsichtiger Mann. Jean Lemaingre, genannt Boucicaut, der Marschall Frankreichs, nahm am gescheiterten Kreuzzug 1396 teil. Für die Herzöge und Grafen sind Jean Lemaingre und Charles d'Albret aber nur Männer geringeren Standes. Niemals werden sie sich den Befehlen dieser beiden unterordnen. Mit anderen Worten, an der Spitze des französischen Heeres herrscht ein großes Durcheinander. So ist es. Jeder will führen. Niemand die Befehle eines anderen ausführen. Der französische Schlachtplan. Bereits vor Tagen haben wir einen Schlachtplan ausgearbeitet und niedergeschrieben. Unserer Meinung nach sind die Pfeile der englischen Bogenschützen das größte Problem. Wir haben uns deswegen auf eine Art Doppelstrategie verständigt. Unsere erste Linie, Ritter zu Fuß, wird von 4.500 Bogenschützen und 1.500 Armbrustschützen unterstützt. Sie werden die englischen Bogenschützen binden und dezimieren. Gleichzeitig stürmen am linken Flügel 1.600 Reiter unter dem Befehl des Comte Louis de Vendôme vor. Am rechten Flügel weitere 800 Reiter unter dem Befehl von Cligny de Bourbon. Sie werden die englischen Bogenschützen niederhalten. Anschließend setzen sich 8.000 Ritter und 6.000 Bogen- und Armbrustschützen zu Fuß in Bewegung. Ihre Stoßkraft wird die Reste des englischen Heeres werfen. Den Befehl über diesen Verband haben der Connétable und ich selbst. Ein zweiter Schlachthaufe steht hinter der ersten Linie. 6.000 Ritter und schwer Bewaffnete zu Fuß. Jean, der Herzog von Alençon, führt sie an. Die restlichen 10.000 Ritter zu Pferde und schwer Bewaffneten stehen in einer dritten Linie, die hinter den ersten beiden Aufstellungen nimmt und die Schlachtreserve bildet. Es ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass es notwendig werden wird, sie einzusetzen. Isambard d'Azincourt, begleitet von Robinet de Bonneville und Riffard de Clamas, wird 600 seiner Bauern in den Rücken des englischen Heeres führen und den Tross angreifen, der um Maison Celle lagert. Das wird die Engländer ablenken und verwirren. Die Beute, die er dabei machen wird, soll Isambard für den Schaden, den seine Ländereien durch die Schlacht nehmen werden, entschädigen. Ein exzellenter Plan. Für eine disziplinierte Armee. Dem ritterlichen Ideal entsprechend soll eine Schlacht wie ein großartiges Turnier ablaufen. Die Engländer sind ohne Vorräte und krank. Man kann es bis hierher riechen. Sie werden nicht lange durchhalten. Reiter kommen über das Feld. Französische Herolde überbringen Henry eine Botschaft der französischen Befehlshaber. Die Herolde sind durch Gesetze geschützt. Niemand darf sie verletzen oder töten. Das ist das Feilschen um Ansprüche, um die Früchte des Feldzuges und um das Leben jedes Einzelnen. Die Herolde bieten dem König freien Abzug, wenn er auf die französische Krone und auf das eroberte Harfleur verzichtet. Henry antwortet, dass er seinen Anspruch auf die Krone und Harfleur nur aufgeben wird, wenn er die Guyenne und 5 zu ihr gehörende Städte sowie die Grafschaft Ponthieu behält. Weiter fordert er die Hand Katharinas, der Tochter König Charles, und eine Mitgift von 300.000 Goldkronen. Ein Rückschritt? Das sind natürlich absolut unannehmbare Forderungen, aber doch auch ein Rückschritt. Es zeigt auf, wie verzweifelt Henry ist. Den Anspruch auf die Krone Frankreichs hat er soeben aufgegeben. Die Herolde reiten zurück. Beide Heere stehen sich gegenüber und warten. Kälte und Nässe dringen durch die Kleidung und unter die Rüstungen. Bei vielen machen sich wieder die Folgen der Ruhr bemerkbar. Eiserne Disziplin zwingt sie, in der Schlachtordnung auszuharren. Erleichtern können sie sich nur da, wo Henry sie hingestellt hat. Man reicht Nahrung und Getränke. Einige, die keine Lust haben, im Schlamm zu sitzen, verlassen die Schlachtordnung. Viele der Ritter scheinen zu diesem Zeitpunkt bereits mehr oder weniger stark betrunken zu sein. Schließlich, nach 4 Stunden schier endloser Warterei, habe ich beschlossen, den Stock zu heben. Was hat man darunter zu verstehen? Das, was gesagt wird, Entweder der König selbst oder einer seiner Lords wirft seinen Kommandeurstab hoch in die Luft. Das ist das Zeichen, dass es losgeht. Das ganze Heer, allen voran Henry, kniet nieder. Jeder schlägt ein Kreuz, beugt die Knie, küsst den Boden und nimmt ein wenig Erde in den Mund. Sir Thomas Erpingham wirft seinen Kommandeurstab in die Luft. Die Männer antworten ihm mit einem lauten Schrei, der über das Feld hallt und die Franzosen aus ihrem Gelage aufschreckt. Auf Befehl Sir Thomas Erpinghams ziehen die Bogenschützen die angespitzten Holzpfähle aus dem Boden. 6000 Männer setzen sich in Bewegung und beginnen ihren Marsch über das frisch gepflügte Feld. Boden ist weich. Nass. Tief. Für die Men-at-Arms in ihren eiskalten, schweren Rüstungen ist das eine Tortur. Henry geht ein großes Risiko ein. Ohne Deckung sind seine Bogenschützen einem Kavallerieangriff schutzlos ausgeliefert. Wenn die Franzosen jetzt ihre Chance erkennen, und es steht für mich außer Zweifel, dass die erfahrenen Truppenführer genau wissen, wie verwundbar die Engländer jetzt sind. Wenn sie diese Chance ausnützen und angreifen, dann bedeutet das den Untergang für Henry und seine Männer. Der befürchtete französische Angriff bleibt aus. Nach 750 Metern lässt Henry anhalten. 250 Meter! Bogenschussweite. Wir schlagen jetzt unsere Pfähle wieder in den weichen Boden. In einem Winkel von 45 Grad, dass die Spitze ein Pferd in die Brust treffen kann. Mehrere Reihen hintereinander. Und dann spitzen wir sie neu an. Eine überaus sinnvolle Maßnahme, wenn auch nicht neu. Gemeint ist Löcher graben, in denen ein angreifendes Pferd sich die Beine bricht. Im Grunde das gleiche Prinzip. Wie muss man sich das vorstellen? Mit den Pfählen? Die Schlachtreihe der englischen Position ist 860 Meter breit. In Linie stehen 1000 Mann, Schulter an Schulter, 4 Mann tief. Macht 220 Meter Frontreihe. Die 5000 Bogenschützen sind auf den verbleibenden 640 Metern mit ca. 90 cm Abstand nebeneinander in 6 bis 7 Reihen schachbrettförmig aufgestellt. Mit den schräg in die Erde gerammten Pfählen bilden sie einen Gürtel von 6 bis 9 Meter Tiefe. Nachdem sie mit dem Einschlagen und Anspitzen der Pfähle fertig sind, ziehen sich die Bogenschützen hinter die Palisade zurück. Wir legen jetzt unsere Pfeile zurecht. Die Bogenschützen stecken die Pfeile, je 2 Köcher mit je 24 Pfeilen, vor sich in den weichen Ackerboden und warten. Wie muss man sich die Befehlskette vorstellen? Die Men-at-Arms unterstehen ihren Truppenführern, die sie angeworben und in den Krieg geführt haben. Neben ihnen kämpfen Adelige und Ritter, die ebenfalls als Anführer wirken. Befehle, wenn es erst einmal Mann gegen Mann geht, sind im Grunde überflüssig. Die Bogenschützen kämpfen ganz ohne Führer, sie befehligen sich selbst. Ja, die Aufgabe der Bogenschützen ist es, die Franzosen zu einem Angriff zu provozieren. In Artilleriesprache ausgedrückt. Sie müssen eine sehr enge 100% Zone, das ist der Landestreifen, in dem alle Geschosse auftreffen, und einen geballten Zeit-Ziel-Effekt erreichen. Das heißt, alle Geschosse müssen gleichzeitig ins Ziel treffen. Was empfinden die Männer in dieser Situation? Es ist müßig zu spekulieren, was sie in diesem Augenblick empfinden. Sie sind erfahrene Soldaten in einer verzweifelten Lage. Außerdem schießen sie ihre Pfeile in den Himmel, treffen also nur indirekt. Lösen doch aber einen, wie nennen Sie das, Tötungsakt aus. Es ist Ihr Beruf zu töten. Es ist soweit. Der König hat Befehl gegeben. Bogen! Warte! 5000 englische Bogenschützen heben ihre Bogen und ziehen sie aus. Diene! Lösen! Mit einem gewaltigen Rauschen verlassen 5000 Pfeile die englische Schlachtformation und rasen in einer hohen Parabel auf den Feind zu. Wir sehen die Pfeile in den Himmel steigen, sehen sie den Höhepunkt ihres Fluges erreichen und dann herabstürzen. Eine weitere Salve steigt in den Himmel und noch eine. Jahrelanger sportlicher Wettkampf, tägliches Trainieren der beiden Schusstechniken, direkt auf Scheiben, indirekt auf weit entfernte Ziele, zahlt sich nun aus. Beides beherrschen die Bogenschützen perfekt. Ziel ist die feindliche Schlachtformation. Sie ist oft breit, aber nur wenige Meter tief. In Assancourt vielleicht 10 Meter. Es ist nun nicht so, dass die Pfeile großen Schaden anrichten würden. Dazu ist die Endgeschwindigkeit zu gering und der Auftreffwinkel zu ungenau. Der Waffenexperte. Viele Pfeile verfehlen auch ihr Ziel. An den gepanzerten Rittern gleiten die Pfeile ab, höchstens ein paar werden verletzt, durchs offene Visier im Gesicht getroffen. Entscheidend ist die moralische Wirkung. Der Psychologe. Im Augenblick des Auftreffens entsteht ein wüstes Getöse, ein unheimliches Geklirr und Geknalle, auf den gedruckten Köpfen und Rücken der französischen Gepanzerten. Zum Problem werden die Pferde. Sie sind nur an der Vorderseite des Kopfes und an der Brust durch Panzer geschützt. Die scharfen Spitzen der Pfeile durchschlagen die wattierten Stoffdecken auf dem Pferdekörper. Getroffene Pferde scheuen, werfen sich panisch herum oder steigen auf die Hinterhand. Reiter kämpfen darum, im Sattel zu bleiben. Einige werden abgeworfen. Es scheint so, als hätte Henry sein Ziel, die Franzosen zum Angriff zu provozieren, erreicht. Ohne dass die Truppenführer den Befehl dazu ausgegeben haben, senken die ersten Reihen ihre Lanzen, geben ihren Pferden die Sporen und treiben sie zum Angriff an. Ohne Befehl, einfach so. Ihre Disziplin reicht nicht. Die Befehle der Truppenführer werden nicht befolgt. Dieser Angriff verläuft nicht so, wie ihn der Connetable d'Albret und Marschall Boucicaut geplant haben. Nicht, wie im Operationsplan vorgesehen, 2400 Reiter stürmen auf die englischen Flügel zu, sondern nur wenige hundert. Sie werden angeführt von Guillaume de Saveuse und Ligné de Brébant. 500 Reiter links, 600 rechts reiten auf die beiden großen Blöcke aus Bogenschützen zu, die die Flügel des englischen Heeres stellen. Die Idee dahinter ist simpel. Sie wollen die Bogenschützen, das sind die, die sie am meisten bedrohen, vom Feld schlagen. Anschließend kann das zahlenmäßig unterlegene Zentrum aus englischen Gepanzerten von den französischen Fußtruppen niedergemacht werden. Sie reiten Knie an Knie, in 2- bis 3er-Reihe gestaffelt. Eine geschlossene Front aus 200 Lanzen etwa 300 Meter breit. Die Ritter stehen gestreckt in ihren Sätteln mit der festen hölzernen Rückenlehne. Sie haben die Beine nach vorne gestemmt und unter dem rechten Arm halten sie die Lanze. Die linke Hand hält die Zügel. Sie geben ihren Pferden die Sporen, damit sie mit der denkbar größten Geschwindigkeit auf die Bogenschützen auftreffen. Ist das nicht ein furchterregender Anblick mit großer psychologischer Wirkung? Dem Fußvolk soll ein solcher Schock versetzt werden, dass es in Panik vom Schlachtfeld flieht. Das Überreiten und Abschlachten der fliehenden Männer wäre dann der krönende Abschluss eines klassischen ritterlichen Schockangriffs. Der Angriff kommt nicht voran. Der Boden ist viel zu weich. Die Hufe der Pferde, die von den Knechten in der Nacht und den ganzen Morgen über auf- und abgeführt wurden, um sie warm zu halten, haben die vom Regen durchtränkte Erde in einen zähen Morast verwandelt. Die Reiterattacke erreicht keine Schnelligkeit. Indem sie keine Geschwindigkeit aufnehmen können, verlängern sie die Zeit, in der sie von den Pfeilen getroffen werden. Vor allem die Pferde werden getötet. Auf jeden Fall aber verwundet, scheuen, brechen aus, fallen. Andere stürzen über sie. Ein Pferd ist ein sehr großes Ziel, für die geübten Bogenschützen einfach zu treffen. Der Abstand zwischen den mühsam herangaloppierenden Pferden und den Salve auf Salve schießenden Bogenschützen wird kleiner. Immer mehr Pfeile finden wegen des geringer werdenden Abstandes ihr Ziel. Diese Pfeile verursachen jetzt, wegen der höher und höher werdenden Auftreffenergie, wirkungsvolle Verwundung. Noch mehr Pferde stolpern und fallen. Einige brechen sich das Rückgrat, reißen andere Pferde und Reiter mit sich. Aber die Masse reitet weiter. Ich möchte hier auf eine Besonderheit der Situation hinweisen. Normalerweise galoppiert ein Pferd nicht auf ein Hindernis zu, über das es nicht springen kann. Genauso wenig stellt sich ein Mensch einem rennenden Pferd in den Weg. Ein Mensch läuft weg oder sucht Schutz. Hier kommt es aber nun zu folgender Situation. Auf der einen Seite sind die Bogenschützen darauf trainiert, der Kavallerie standzuhalten. Und auf der anderen Seite sind die Pferde darauf trainiert, eine Attacke bis zum Ende durchzuführen. Die immer noch große Zahl heranrückender Franzosen reitet auf die englische Linie zu. Es sind nur noch wenige Meter, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Im allerletzten Augenblick treten die Männer zur Seite oder nach hinten. Und jetzt treffen die Pferde auf die Pfähle. Es ist zu spät. Die Pferde können nicht mehr verweigern oder dem Hindernis ausweichen. Es kommt zu einer kurzen und heftigen Kollision. Pferde werden aufgespießt. Herabstürzende Reiter fallen in die zugespitzten Pfähle. Herrenlose Pferde rennen in Panik wild herum. Die Reiter in der zweiten Reihe wenden ihre Pferde und reiten zurück. Reiter krachen zu Boden und werden durch Hammerschläge oder Stiche zwischen die Plattengelenke getötet. Salve auf Salve jagen die Bogenschützen ihre Pfeile in die taumelnden, stürzenden Franzosen, töten weitere Pferde und treiben andere zu kopfloser Flucht. Rechts und links die Wälder, davor die Bogenschützen. Es gibt für die französischen Reiter kein Durchkommen zwischen den zugespitzten Pfählen und den Bäumen. Keinem einzigen Reiter ist es gelungen, die Palisade aus zugespitzten Pfählen zu überwinden. Die gepanzerten Ritter zu Pferde sind nicht Beherrscher des Schlachtfeldes. Der Angriff ist gescheitert. Die Ritter reißen ihre Pferde herum und ziehen sich zurück. Die Bogenschützen schießen auf die Rücken der Gegner. Wieder sterben viele. Wieder werden Pferde verwundet und brechen zusammen. Das ist kein geordneter Rückzug. So etwas nennt man eine chaotische Flucht. Einige hundert Pferde, manche ohne Reiter, galoppieren auf die eigenen Reihen zu. Die von Panik getriebenen Tiere sind nicht mehr zu kontrollieren. Die dicht an dicht, Schulter an Schulter hinter den Reitern über das Feld schlitternde erste Welle der französischen Ritter zu Fuß. 8000 Mann. Hat keine Chance, den in Panik geratenen, unkontrollierbar gewordenen Pferden auszuweichen. Die schwer gepanzerten Ritter können ihre dicht gedrängten Reihen nicht schnell genug öffnen, um die Fliehenden durchzulassen. Panische Reiter und Pferde kollidieren mit dem eigenen Fußvolk. Männer und Pferde rutschen, torkeln, stürzen, werden niedergeritten und niedergetreten und bleiben im Schlamm liegen. Viele ertrinken im flüssigen Schlamm, der durch alle Spalten ihrer Rüstungen und durch die Schlitze ihrer Visiere dringt. Unermüdlich jagen die englischen Bogenschützen Salve auf Salve in die Reihen der Franzosen. Sie zielen jetzt nicht mehr in den Himmel, sondern visieren auf die nun kürzer gewordene Entfernung ihr Ziel direkt an. 5000 nagelspitze, messerscharfe Pfeilspitzen bohren sich alle 10 Sekunden in die sensiblen Schwachstellen der Rüstungen. Vielleicht kann uns der Mediziner diese sensiblen schwachen Punkte etwas näher erläutern. Ja, die sensiblen Schwachpunkte. Darunter verstehen wir die Stellen, wo der Körper nicht geschützt werden kann, weil der Mann sich da nicht mehr bewegen könnte. Zum Beispiel den Armbeugen am Hals, Schultergelenke, rechts und links von den Genitalien, die Öffnungen und die Kniekehlen. Naja, und so mancher Pfeil dringt tatsächlich auch durch das Visier in die Augen. Vergessen Sie bitte nicht, auf diese kurze Entfernung durchschlagen die Pfeilspitzen auch die Stahlplatten der Rüstung. Jedenfalls ist klar, dass sich der ohnehin nicht besonders diszipliniert vorgetragene Angriff in ein heilloses Durcheinander verwandelt. Sollten die französischen Truppenführer noch einen letzten Rest von Kontrolle über die vorwärts marschierenden Masse von schwer gepanzerten Männern gehabt haben, so ist sie jetzt endgültig verloren gegangen. Gänzlich ungeordnet bewegen sich die französischen Ritter auf die englische Linie zu. Versuchen es jedenfalls. Aber der Angriff wird immer mühseliger. Der Acker hat sich in einen tiefen Morast verwandelt und die schwer gepanzerten Männer sinken wie in einem Sumpf bis zu den Knien ein. Der Schlamm ist mittlerweile knietief. An manchen Stellen geht der Morast den Kämpfern schon bis zu den Hüften. Stolpernd und fluchend kämpft sich der Hochadel Frankreichs durch das Chaos auf die englische Linie zu. Der Schlamm saugt an den Füßen der Männer, hält sie fest. Bei jedem Schritt sinken sie tiefer ein, müssen viel Kraft aufwenden, um die Füße für den nächsten Schritt frei zu bekommen. Im immer gleichen Rhythmus, alle 10 Sekunden, jagen die englischen Bogenschützen Pfeil um Pfeil in den Block der auf sie wie in Slow Motion zustolpernden Menschenmasse. Das geschieht jetzt alles automatisch. Jahrelange Ausbildung zeigt ihre Früchte. Sie bücken sich, ziehen einen Pfeil aus dem Boden, legen ihn auf die Sehne und spannen den Bogen mit einer einzigen fließenden Bewegung. Kurzes instinktives Zielen, das Lösen der Finger der Zughand und der Pfeil schnellt von der Sehne. Dann der nächste Pfeil, dann der nächste und so weiter und so weiter. Das zwingt die heranwankenden Ritter, die Köpfe zu senken und sich beim Gehen vorzubeugen. So wollen sie verhindern, dass Pfeile durch die Sehschlitze ihrer Helme dringen. Les hommes en formation, die mehr stolpernden als marschierenden Männer, keuchen vor Anstrengung. Was Hitze und Kälte betrifft, stellen die schweren, aus Eisen und Stahl gefertigten Rüstungen das Hauptproblem dar. Bei niedrigen Temperaturen leitet das Metall die Körperwärme ab. Bei Minustemperaturen kann es sogar zu Erfrierungen kommen. Das ist einer der Gründe, warum den Männern Alkohol verabreicht wird. Ja, das Problem hier aber ist die ansteigende eigene Körperwärme. Die Rüstungen verfügen über keinerlei Belüftung. Die warme, feuchte Luft kann nicht entweichen. Außerdem behindern die schmalen Sehschlitze und kleinen Atemlöcher der Helme auch die Atmung erheblich. Die französischen Angreifer teilen sich in 3 Stoßkeile. Offensichtlich hat man aber nicht die noch immer gefestigte Stellung der englischen Bogenschützen zum Ziel. Warum nicht? Von den Bogenschützen, das haben wir doch gelernt, geht die größte Gefahr aus. Adelige Gepanzerte würden niemals mit den sozial weit unter ihnen stehenden englischen Bogenschützen die Waffen kreuzen. Sie kämpfen nur mit Ebenbürtigen. Nur im Kampf Ritter gegen Ritter kann Ruhm und Ehre gewonnen werden. Nur die Gefangennahme eines Ritters bringt Lösegeld ein. Das Gedränge wird beängstigend. Die Ritter in der Mitte können sich kaum bewegen. Von hinten werden sie nach vorne geschoben, von den Seiten her zur Mitte hingedrückt. Nicht einmal die Arme können sie heben. Die Bogenschützen schießen und schießen. Die Pfeile beginnen ihnen auszugehen. Es scheint, als brächte der Angriff einen ersten Erfolg. Denn die Engländer fallen um eine Lanzenlänge zurück. Wahrscheinlich soll damit ausgedrückt werden, dass die englischen Kämpfer gerade weit genug zurückweichen, dass der Schwung des französischen Ansturms in sich zusammenfällt. Aber was heißt das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Männer, nachdem sie ca. 270 Meter unter ständigem Pfeilbeschuss durch knietiefen, frisch gepflügten Ackerboden gewartet sind, auf den letzten Metern zu einem Sturm ansetzen, dessen Ziel es ist, den Gegner die Eisenspitzen ihrer Speere in Brust und Bauch zu rammen. Es sollen möglichst viele Gegner niedergemacht, Lücken in die Reihen geschlagen und einzelne Krieger isoliert werden, um sie zu töten. Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen solchen Ansturm zu verhindern. Entweder man zieht dem Feind entgegen, um mit ihm zusammenzutreffen, ehe er in voller Fahrt ist, oder man tritt einen Schritt zurück. Damit bringt man den Gegner auf den falschen Fuß. Auf den falschen Fuß bringen? Was genau bedeutet das? Ein Lanzenträger berechnet den Stoß immer so, dass er zeitlich mit dem Aufsetzen des linken Fußes zusammenfällt. Tritt man als der Angegriffene genau in dem Moment einen Schritt zurück, verpufft der Stoß ins Leere. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass dazu viel Mut und ein gutes Auge gehört. Schlachtreihe steht gegen Schlachtreihe. Lanzen und Speere werden hin und her gestoßen. Schwerter und Streitäxte schlagen auf Panzerplatten. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Die Körperwärme und der Schweiß lassen Dampfschwaden über die Männer ziehen. Aus den hinteren Reihen der Franzosen drücken die, die auch nach vorne wollen, auf die Kämpfenden in der ersten Reihe. Alle wollen an den Feind. Die, die vorne stehen, werden behindert von denen, die hinten stehen und sich nach vorne schieben. In der ersten Reihe ist nicht einmal Platz, den Arm zu heben, geschweige denn Hieben, Schlägen oder Stichen auszuweichen oder selbst gezielt zustechen zu können. Ein französischer Ritter nach dem anderen sinkt getroffen, verwundet, getötet in den Matsch. Wer im Fall noch nicht tot ist, erstickt in der schleimigen Brühe. Niemand in diesem Gedränge besitzt Befehlsgewalt, geschweige denn, dass von einer Befehlskette gesprochen werden könnte. Und das heißt? Jeder Infanterieangriff, auch wenn er in der allerengsten Schlachtordnung vorgetragen wird, ist nicht ein Kampf, in dem sich Massen gegenüberstehen, sondern die Summe einer Vielzahl von Kämpfen Einzelner. Ein Mann kämpft gegen einen anderen Mann oder zwei oder drei. Reichweite und Wirkung der Waffen lässt gar nichts anderes zu. Die Männer kämpfen mit Lanze, Schwert, mit Dolch und Streitkolben. Vielleicht noch eine Hellebarde. Damit ist die Möglichkeit zu töten oder zu verwunden auf die Reichweite der Arme und die Länge der Lanzen und Axtschäfte begrenzt. Da sie das Gedränge in ihrem Rücken daran hindert, seitlich oder nach hinten auszuweichen, muss der einzelne französische Krieger den Kampf Mann gegen Mann verlieren. Schon wenige Minuten nach Beginn des Handgemenges liegen viele erschlagene französische Ritter zu Füßen ihrer Kameraden, behindern deren Bewegungsfähigkeit. Damit haben wir nun den entscheidenden Faktor dieser Schlacht. Wäre die französische Linie auf den Beinen geblieben, dann hätte ihre große zahlenmäßige Überlegenheit in kürzester Zeit die zahlenmäßig unterlegenen Engländer zurückgedrängt. Die französischen Ritter müssen, wollen sie in Reichweite der Engländer kommen, über oder auf die Körper der Liegenden treten. Damit steigt aber die Gefahr, dass auch sie stürzen, um ein Vielfaches. Der Körper eines gefällten Menschen gibt nur eine sehr labile Kampfbasis ab. Einzelne versuchen, dem Druck von hinten zu entkommen, indem sie nun doch auf die seitlich von ihnen postierten Bogenschützen zustolpern. Die Bogenschützen gehen mit Schwertern, Streitäxten und den schweren Hämmern, die sie zum Einschlagen ihrer Pfähle benutzt haben, zum Angriff über. Sie verlassen ihre umkämpften Stellungen und stürmen auf die gepanzerten Franzosen zu. Immer drei oder vier Bogenschützen greifen einen Ritter an. Sie isolieren ihn und kreisen ihn ein. Ein, zwei Schläge mit dem Holzhammer, dann, während der Adlige Herr abgelenkt ist, mit der scharfen Klinge von hinten durch die ungeschützten Kniekehlen gezogen. Ein Stich durch die Sehschlitze oder zwischen die Panzerplatten und der Mann ist erledigt. Was kann der französische Ritter in so einer Situation tun? Um Gnade bitten, die ihm aber mit Sicherheit noch verweigert wird. Ein Gefangener muss vom Schlachtfeld abgeführt werden. Viel Zeit und Personalaufwand, den sich die Engländer jetzt nicht leisten können. Wir müssen erkennen, dass die Schlacht anders verläuft als geplant. Es ist kaum zu glauben, dass es unseren 8000 Rittern der ersten Linie nicht gelingt, die Anzahl weit unterlegenen, halb verhungerten und kranken Engländer zu besiegen. Wir, die zweite Linie, werden nun in den Kampf eingreifen. Die Männer der zweiten Linie ergreifen ihre Chance, doch noch Ruhm und Ehre zu erwerben, die Schlacht zu entscheiden und den Sieg zu erringen. Bislang ist ja nur die erste Abteilung des großen Heeres beteiligt. Nun also setzt sich die zweite Abteilung über den nassen und zertrampelten Boden zur Unterstützung der ersten in Bewegung. Ein katastrophaler Fehler. Würde die in Reserve stehende Reiterei eine zweite Attacke gegen die Bogenschützen reiten, die sich jetzt außerhalb ihres Schutzweis befinden, wäre die Chance zum Entsatz der ersten Linie weitaus größer. Es gibt die militärische Faustregel, Verlierer nie verstärken. Können Sie uns das etwas genauer erklären, bitte? Soldaten, deren Angriff zusammengebrochen ist, die sich geschlagen fühlen und weglaufen, soll man nie Verstärkung schicken, weil sich die Kraft der Neuankömmlinge sonst nur im Widerstand gegen die fliehende Menge verzehrt und sie Gefahr laufen, von der Verzweiflung angesteckt zu werden. Die Reiterei verharrt, wo sie steht. Stattdessen drückt die zweite Linie von hinten auf ihre müden und verzweifelten Landsleute, die von ihren eigenen Kameraden eingezwängt sich weiterhin schlachten lassen müssen. Die meisten können gar nicht sehen, was an den Seiten geschieht. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Viele der höchsten Adligen geben den Kampf auf und ergeben sich, indem sie dem Sieger einen Handschuh als Zeichen der Aufgabe überreichen. Die drei Stoßteile der französischen Linie zerfleddern, fallen auseinander. Wieder greifen die Bogenschützen an den Seiten an und verursachen unter den stolpernden, durch den immer tiefer werdenden Matsch kriechenden, sich schleppenden französischen Kriegern eine Rückzugsbewegung. In der Schlacht hält der Tod seine Ernte innerhalb klar definierter und ziemlich enger Tötungszonen. Ja, wie schon gesagt, die Tiefe der Tötungszone wird durch den Wirkungsbereich der Waffen bestimmt. Je größer die Tötungszone, umso größer die Verluste des Gegners. Wenn es nun gelingt, die Tötungszone über die ganze Frontbreite hinaus noch entlang den Flanken des französischen Zentrums auszudehnen, man nennt das einen Umfassungsangriff, dann sind die Franzosen wirklich in allerhöchster Gefahr. Nach wie vor können sich die französischen Ritter kaum bewegen. Sie können ihre Arme nicht heben, nicht zuschlagen, nicht parieren. Männer werden in ihren Rüstungen ohnmächtig, stürzen, werden in den Schlamm getreten. Es ist den Kriegern und Bogenschützen gelungen, die französischen Angriffsspitzen zu umschließen. Sie werden mit langen Lanzen abgestochen. Die Engländer stehen jetzt tief in den Reihen der Franzosen. Und immer mehr Gefangene werden nach hinten gebracht. Das für unmöglich Gehaltene wird zur Realität. Immer mehr französische Ritter geben den Kampf auf. Alle französischen Führer sind tot oder gefangen. Das Heer verliert seinen Zusammenhalt. Es werden die französischen Adligen nicht mehr erschlagen, sondern als Gefangene abgeführt. Auf dem Schlachtfeld herrscht das totale Chaos. Die Waffen ruhen. Das Feld gehört den Engländern. Es ist Mittag. Der Kampf ist zu Ende. Es bietet sich dem Auge ein grausiger Anblick. Die Erde ist von Toten und Verwundeten bedeckt. Wer nicht schnell genug laufen kann, wird gejagt und gefangen genommen. Die wertvollsten Gefangenen werden im hinteren Teil des Feldes unter Bewachung zusammengetrieben. Solange die französische Reserve noch anzugreifen droht, muss Henry sein Heer zusammenhalten. Von hinten bei Maisoncelles, dort, wo sich unbewacht der englische Bagagetross befindet, hören wir Lärm und Geschrei. Es scheint, als wäre es den Franzosen gelungen, das Feld zu umgehen. Da hinten sind tausende französische Gefangene. Alle in voller Rüstung. Überall liegen weggeworfene Waffen rum. Eine überaus gefährliche Situation. Wenn die Gefangenen die herumliegenden Waffen aufheben und gegen ihre Bewacher wenden, während die französischen Reiter angreifen, ist das kleine englische Heer verloren. Henry hat befohlen, die Gefangenen zu töten. Wie wir hören, handelt es sich bei dem Angriff auf den Bagagetross um einen Überfall der örtlichen Bauern unter ihrem Herrn Isambard d'Azincourt. Den Sieg vor Augen muss Henry jetzt glauben, dass er ihm nun doch noch entrissen wird. Die Bogenschützen sind ohne Pfeile, die Gepanzerten über das Schlachtfeld verteilt. Die Männer sind müde. Hungrig, sie frieren. Nach dem Hochgefühl der Schlacht kommt nun die Intensität der Angst zurück. Würde die französische Reserve die Engländer jetzt angreifen, wäre es ein leichtes, sie niederzumachen. Wollen Sie damit sagen, unter diesen Umständen ist Henrys Befehl verständlich? Verständlich hinsichtlich eiskalter taktischer Logik. Und nach ethischen, menschlichen, moralischen Kategorien? Es ist das allgemein akzeptierte Recht des Siegers, dem Unterlegenen das Leben zu nehmen. Sagt nicht der Verhaltenskodex des Völkerrechts, dass ein Gefangener geschützt ist? Schon, ja. Wir sehen adlige Herren heftig auf den König einreden. Die Ritter weigern sich, den Tötungsbefehl des Königs auszuführen. Henry ist ein christlicher König. Wie verhält es sich mit dem fünften Gebot? Das Schlachtfeld gilt in der Stunde der Schlacht als moralisches Niemandsland, als Dies non, ohne Gott. Trotzdem verweigern seine Untergebenen den Befehl. Moralische Skrupel? Das möchte ich bestreiten. Eher ist es schon so, dass diejenigen, die Gefangene gemacht haben, dies als unzumutbare Forderung des Königs betrachten. Ein Gefangener gilt nicht als Gefangener des Königs, sondern als Gefangener desjenigen, der ihn gefangen hat. Ah, Sie wollen Ihr Lösegeld nicht verlieren. Nur auf dem Schlachtfeld kann ein einfacher Mann reich werden. Der König hat 200 Bogenschützen angewiesen, seinen Befehl auszuführen. Mit der Tötung eines Gefangenen lässt sich keine Ehre einlegen. Bogenschützen stehen außerhalb der Ritterschaft. Ehre ist für sie ein leerer Begriff. Sie kämpfen, um reich zu werden, um ihre gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Es ist richtig, dass ein Teil der Herren versucht hat, den König umzustimmen. Doch besteht der König auf der Durchführung seines Befehls. Zu diesem Zeitpunkt werden die zur Tötung vorgesehenen Gefangenen aus den übrigen, von denen wir schätzungsweise 2000 mit nach England nehmen werden, aussortiert. Die Bogenschützen schreiten zur Exekution. Zur Tötung ausgesucht hat man Gefangene, die kein Lösegeld einbringen. Tumultartige Szenen spielen sich hier ab. Warum setzen sich die Gefangenen nicht zur Wehr? Sie sind doch so viele. Sie sind gefesselt. Vermutlich geschockt. Sie können einfach nicht glauben, was jetzt geschehen soll und geschieht. Kann also gesagt werden, die gefangenen adeligen Herren warten tatenlos darauf, dass sie von einem Haufen in ihren Augen minderwertiger Asozialer abgeschlachtet werden? Einen Gefangenen nach dem anderen wird mit einer Axt der Schädel eingeschlagen. Der König hat augenblicklich, als klar wurde, dass die Reserve der Franzosen sich vom Feld zurückzieht, den Befehl gegeben, die Exekution der Gefangenen einzustellen. 3 Uhr nachmittags. Die Schlacht ist beendet. Überall rennen Männer über das Feld auf der Suche nach Gefangenen oder um Gefallene auszuplündern. König Henry hat sich in sein Quartier in Maisoncelles begeben. Der König hat die englischen und die französischen Herolde zu sich gerufen. Herolde sehen gemeinsam der Schlacht zu. Herolde protokollieren minutiös, was sich auf dem Schlachtfeld ereignet. Der französische Herold Montjoie hat soeben bekannt gegeben, dass König Henry als Sieger dieser Schlacht zu gelten hat. Die Schlacht erhält den Namen Schlacht von Azincourt. Diese Entscheidung beendet die Schlacht. Was geschieht nun mit den Verwundeten? Fragen wir den Arzt im Studio. Die Männer, die keinem Pfeilangriff ausgesetzt waren, die haben meistens Schnitt, aber kaum Stichwunden. Und saubere, tiefe Schnitte heilen, wenn sie einmal verbunden sind, sehr schnell. Knochenbrüche dürfte es auch geben. Schädelbrüche lassen sich natürlich nicht behandeln. Für die französischen Verwundeten sieht die Sache nicht gut aus. Da sind viele von Pfeilen getroffen worden oder haben tiefe Stichwunden erlitten. Und sind die Eingeweide einmal durchbohrt oder haben sich in den Unterleib sogar ergossen, verläuft die Verwundung natürlich tödlich. Bei Verletzungen des Brustkorbes führt das ebenfalls ziemlich sicher zur Sepsis. Viele französische Verwundete haben schwere Schädelbrüche. Auch gibt es da Rückgratbrüche, verursacht durch den Sturz in voller Rüstung, da von so einem durchgehenden Pferd. Oder von Pferden, die über sie wegtrampeln. Bei all diesen Verletzungen muss mit tödlichem Verlauf gerechnet werden. Was ist mit denen, die nicht vom Schlachtfeld getragen werden? Wenn sie nicht verbluten, erfrieren sie oder sterben am Schock. Gepanzerte und Bogenschützen gehen über das Schlachtfeld und töten diejenigen, die sie noch lebend antreffen. Wir sterben sowieso. Unter Aufsicht des Bischofs von Arras haben die Bauern der Umgegend damit begonnen, die Toten zu verscharren. Es sollen etwa 6.000 sein. Durch den Friedensvertrag von Troyes, den England und Frankreich am 21. Mai 1420 schließen, verheiratet Charles der VI. Seine Tochter Katharina mit Henry dem V. und erkennt ihn unter Ausschluss seiner eigenen Erben als Thronfolger nach seinem Tod an. Henry stirbt 7 Jahre nach der Schlacht von Azincourt bei der Belagerung von Meaux. Im Jahr 1422, im Alter von nur 35 Jahren an der Ruhr, wie so viele seiner Männer, 7 Wochen vor Charles dem VI. Zu allen Zeiten haben die Menschen aus Ehrgeiz, Habgier, Missgunst, Bosheit einander ausgeplündert, verbrannt und umgebracht. Um dies auf sinnvollere Weise zu tun, haben sie Regeln und Prinzipien erfunden, die man Kriegskunst nennt, und von der Anwendung dieser Regeln Ehre, Adel und Ruhm abhängig gemacht. Der eigentliche Zweck des Krieges. Ein Hörspiel von Walter Adler. Es sprachen Henry der V., Andreas Grotgar. Moderatorin Imogen Kogge. Militärexperte Ernst Jacobi. Waffenexperte Thomas Thieme. Stratege Silvester Groth. Historiker Ernst August Schäppmann. Arzt Michael Wittenborn. Englischer Kriegsberichterstatter Udo Schenk. Französischer Kriegsberichterstatter Wolfram Koch. Korrespondent Wolfgang Kondros. In weiteren Rollen Daniel Berger, Martin Bross, Judith Engel, Jürgen Escher, Paul Fasnacht, Henning Freiberg, Lutz Günnermeier, Hans-Peter Halwachs, Peter Harting, Ulrich Haß, Rainer Hohmann, Jörg Hustiak, Jochen Kolender, Volkert Kreft, Eckhard Leue, Horst Mendroch, Michael Müller, Wolfgang Rüther, Markus Scheumann, Dieter Schiffer, Philipp Scheppmann und Lars Schmidtke. Technische Realisation Werner Jäger und Peter Hamacher. Militärische Beratung Matthias Hoheisel. Regieassistenz Ute Welteroth. Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2008. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.